ein, atme aus, ich atme ein, atme aus. Ich lieb den Geruch von dem Weed. Ja, ich brauch wieder Paper. Und die Message, sie ist major. Das ist Kiffermusik. Ich atme ein, atme aus. Ich lieb den Geruch von dem Weed. Ja, ich brauch wieder Paper. Und die Message, sie ist major. Das ist Kiffermusik. Ich atme ein, atme aus. Ja, Mäus, ich bin so high. Ja, Mäus, ich bin so breit. Und ich fick die Polizei. Ich schluck da der Blei. Ich kaufe mein Weed in Coffee Shop. Und danach fick ich noch wieder einen Kopf. Ich sage, ich hab kein Weed dabei. Und ihr guckt ins Auto und ihr findet nicht so nice. Ich rauch einen Dobi, ja, sie nennen mich Juicy. Mein Weed, das ist Foodie. Ich lieb den Geruch von dem Weed. Ja, ich brauch wieder Paper. Und die Message, sie ist major. Das ist Kiffermusik. Ich atme ein, atme aus. Ich atme ein, ich lieb den Geruch von dem Weed. Ja, ich brauch wieder Paper. Und die Message, sie ist major. Das ist Kiffermusik. Ich atme ein, atme aus. Zuerst hab ich nen Fresskick und dann hab ich nen Lachkick und dann hab ich nen Schlafkick und dann hab ich nen Wachkick. Ich komm gar nicht mehr klar, ich komm gar nicht mehr klar, ich komm gar nicht mehr klar. Ich lieb den Geruch von dem Weed. Ja, ich brauch wieder Paper. Und die Message, sie ist major. Das ist Kiffermusik. Ich atme ein, atme aus. Ich atme ein, ich lieb den Geruch von dem Weed. Ja, ich brauch wieder Paper. Und die Message, sie ist major. Das ist Kiffermusik. Ich atme ein.